Er saß auf dem Divan, hatte den Kopf tief sinken lassen, stützte sich auf die Knie und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Ein nervöses Zittern durchbebte immer noch seinen ganzen Körper. Schließlich stand er auf, nahm seine Mütze, dachte eine Weile nach und ging zur Tür. Eine Ahnung sagte ihm, dass er sich wenigstens heute noch den ganzen Tag in Sicherheit fühlen könne. Plötzlich empfand er fast etwas wie Freude in seinem Herzen. Er wollte jetzt schnell zu Katharina Iwanowna gehen. Zur Beerdigung kam er selbstverständlich zu spät, zum Leichenschmaus aber langte die Zeit noch, und dort in wenigen Minuten würde er Sonja sehen. Er blieb stehen, dachte nach, und ein schmerzliches Lächeln wurde sichtbar auf seinen Lippen. Heute, wiederholte er bei sich. Ja, heute noch. Es muss sein. Er wollte gerade die Tür öffnen, als sie sich von außen zu öffnen begann. Er erzitterte und wich zurück. Sie öffnete sich langsam und leise, und die Gestalt des Mannes von gestern, der wie aus dem Erdboden aufgetaucht war, kam zum Vorschein. Der Mann blieb auf der Schwelle stehen, sah Raskolnikow schweigend an und tat einen Schritt ins Zimmer. Er war genau wie gestern gekleidet. Er hatte die gleiche gebückte Gestalt, nur in seinem Gesicht und im Blick war eine große Veränderung vorgegangen. Er sah bekümmert aus, und nachdem er eine Weile dagestanden hatte, seufzte er tief. Es fehlte bloß noch, dass er den Kopf zur Seite neigte und die Wange mit der Hand stützte, um völlig einem Weibe zu ähneln. »Was wollen Sie?« fragte Raskolnikow. Der Mann schwieg, und auf einmal verneigte er sich tief, ganz tief vor ihm. Jedenfalls berührte er mit einem Finger der rechten Hand den Boden. »Was soll das?« rief der leichenblass gewordene Raskolnikow aus. »Ich habe mich schuldig gemacht«, sagte der Mann leise. »Was? Wieso?« »Durch meine bösen Gedanken.« Sie blickten einander an. »Es kränkte mich. Als ihr damals kamt, vielleicht betrunken und die Hausmeister auffordertet, mit euch zur Polizei zu gehen und nach dem Blut fragtet, ärgerte es mich, dass man die Sache so unbeachtet ließ und euch für betrunken hielt. Und es kränkte mich so stark, dass es mich um den Schlaf brachte. Und da ich mich eurer Adresse erinnerte, sind wir gestern hierher gekommen und haben den Hausmeister gefragt.«